ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، تنتري السفر بشم بيج بارك الله فيكم. كتاب عيادة المريض وتشييع الميت والصلاة عليه وحضور دفنه المكث عند قبره بعد دفنه باب الأمر بالعيادة وتشييع الميت. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. متفق عليه. إذن عيادة المريض اتباع الجنائز، تشميت العاطس، إبرار المقسم، نصر المظلوم، إجابة الداعي، إفشاء السلام. هذه بارك الله فيكم 7 أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكلمنا عن بعضها. وطبعا بعد أن ذكر المؤلف بحق الأحياء، الآن أتى إلى مسألة عيادة المريض واتباع الجنائز، لأنها يعني مسألة المريض هو الذي يعني يظن فيه الموت، واتباع الجنازة هو بعد الموت. ذهب بعض العلماء إلى أن عيادة المريض فرض كفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك من حقوق المسلم على أخيه. فلو علم المسلمون أن رجلا مريضا وجب عليهم أن يزوروه أو أن يعودوه، وبعض أهل العلم يرى ذلك أنه مستحب، وبعضهم يرى أنه واجب إذا علم ذلك لقوله أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه من حق المسلم على أخيه. والمستحب لمن عاد المريض، المستحب لمن عاد المريض أن يسأل عن حاله وعن عبادته، يعني كيف أمورك وكذا، وهذه الأمور، أن ينصحه بالوصية، أن يخفف عليه ولا يطيل عليه ولا يشدد عليه لأنه مريض. وطبعا يعطيه أمل، يقول له اليوم أنت أفضل إلى غير ذلك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. أما عيادة المريض فقلنا بارك الله فيك، بعض أهل العلم يراها مستحبة، بعضهم فرض كفاية، وبعضهم يراها واجب، يعني واجب بحيث أنه لابد أن يزار هذا المريض. وأما تشميت اتباع الجنازة هذا من حق المسلم على أخيه. والحديث الذي بعده هذا حديث 899، حديث البراء، حديث 900 بارك الله فيكم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العطش. فإذا هنا قال إفشاء السلام، هنا قال رد السلام، ما ذكر نص المظلوم ولا إبرار المقسم، ما ذكرها. أما في الأول فذكرها. فبارك الله فيكم هذه الأمور. أما اتباع الجنازة فكذلك نفس الشيء، فهو من فرض الكفايات، إذا قام به البعض سقط عن الآخر. وتشميت العاطس هو إن عطس وحمد الله فيشمت. إبرار المقسم إذا أقسم عليك. نصر المظلوم إذا كان يريد يحتاج إلى نصرة منك فعليك أن تنصره. إجابة الداعي هذا غالبا ما يكون بارك الله فيكم إذا دعاك المسلم، غالبا ما يكون في طعام الوليمة فلا بأس أن يفعل. إفشاء السلام ورد السلام هذه كلها من الحقوق للمسلم على أخيه. يقال عيادة المريض زيارة المريض، وطبعا الزيارة تكون للصحيح، أما للمريض فيقال عيادة المريض. أما تشييع الجنازة فهو اتباعها، فهو اتباعها. وكما ذكرنا لعيادة المريض آداب، أن ينوي بها الإنسان امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن ينوي الإحسان إلى أخيه بعيادته، أن ينصح المريض، أن يستغل هذه الفرصة، أن يسأله عن حاله، ينظر إلى المصلحة، أحيانا يبقى أطول، أحيانا يبقى أقصر، ولكن السنة أنهما يعني يطيل عليه كثيرا، أن يذكره بنعمة الله سبحانه وتعالى، وأن يتذكر هو نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. أن يدعو له، وطبعا إذا دعا بارك الله فيكم فيكلف الله سبحانه وتعالى ملكا يدعو له كذلك مثل دعائه لأخيه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. Der Krankenbesuch, die Teilnahme am Begräbnis und das Verweilen am Grab nach der Beerdigung des Verstorbenen. Begräbnis natürlich, Teilnahme am Begräbnis, Teilnahme an Trauerzug oder an Janaza, Leichnam, Bittgebet mitmachen und dabei sein, wenn der Verstorbene begraben wird, und danach verweilen am Grab nach der Beerdigung des Verstorbenen. Das ist das Buch überhaupt, Barakallahu Fikum, oder Hauptkapitel. Und dann sind wir bei Kapitel 144, Barakallahu Fikum, und zwar Besuch bei den Kranken, bei dem Kranken. Und zwar Al-Bara ibn Azib. Al-Bara ibn Azib, Radwanallah alayhi berichtete: Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat uns aufgetragen, befohlen, den Kranken zu besuchen, am Begräbnis zeremoniell teilzunehmen, dem Niesenden Gottes Erbarmen zu wünschen, des Schwöres Gelübde zu erfüllen, den Unschuldigen zu unterstützen, der Einladung nachzukommen und den Friedensgruß zu verbreiten. Auch Barakallahu fikum Abu Hurairah radhiyallahu anhu berichtete, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, fünf Pflichten hat der Muslim gegenüber seinem Glaubensbruder. Er ist verpflichtet, den Gruß zu erwidern, den Kranken zu besuchen, dem Begräbniszug zu folgen, der Einladung nachzukommen und dem Niesenden Gottes Erbarmen zu wünschen. Das war Al-Bukhari. Beide Hadithe sind Al-Bukhari. Und Muslim. Das heißt, einmal haben wir sieben Befehle von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Und die sind wie folgt, Barakallahu fikum. Erstens, er sagte, Krankenbesuch. Zweitens, Etiba'ul Janaza, Begräbnis, Zug, Teilnahme oder an Begräbniszug teilzunehmen. Drittens, Barakallahu fikum, Tashmitul Atis, dem Niesenden Allahs Erbarmen zu wünschen. Viertens, dem Schwörenden zu folgen sozusagen oder seinen Wunsch zu erfüllen. Fünftens, Nasr al-Madlum, der zu Unrecht, dem zu Unrecht behandelten zu helfen. Sechstens, die Einladung nachzugehen. Siebten, Friedensgruß zu verbreiten. In dem nächsten Hadith, das ist von Al-Bara ibn Azib. Dann Barakallahu fikum, das ist bei mir 899, bei euch 894. Dann kommt Hadith von Abu Huraira. Von Abu Huraira. Das Hadith 900. Pass auf, die sind alle dabei. Alle die das ist Krankenbesuch und so weiter. Raddu Salam. Aber hier, diese beiden nicht. Andere fünf sind dabei, aber dem Schwörenden das zu machen, was er geschworen hat, und derjenige, der zu Unrecht behandelt wird, dass man ihn unterstützt, beide wurden nicht erwähnt hier, aber Barakallahu fikum, die beiden Überlieferungen haben den gleichen Sinn. Und zwar, Barakallahu fikum, Jazakumullahu, wir haben über sehr viele Themen davon schon gesprochen. Wir brauchen das nicht nochmal zu wiederholen, weil wir das schon erklärt haben. Aber das geht hier in diesem Kapitel um ein Thema, das sehr wichtig ist, und zwar Krankenbesuch. Barakallahu fikum, Jazakumullahu, für uns Muslime, Krankenbesuch ist eine gottesdienstliche Handlung. Das wird, wenn du einen Kranken besuchst mit der Absicht, für Allah subhanahu wa ta'ala etwas Gutes zu machen, dann bekommst du dafür Lohn. Und wenn dein Bruder stirbt und du bist dabei, wenn Leichnam Gebet verrichtet wird, wenn Begräbniszeremonie verrichtet wird, dann bekommst du dafür Lohn. Der Autor hat natürlich in den ersten Kapiteln von Riyad Salihin darüber gesprochen, das wird die Rechte und die Pflichten für Leute, die noch am Leben sind. Jetzt auch, was passiert, wenn jemand am Sterben ist oder bald vom Sterben ist, und was passiert nach dem Sterben? Und es geht in diesem Kapitel über dieses Thema. Erstmal Barakallahu fikum, Krankenbesuch. Pass auf, Krankenbesuch in unserer Religion ist sehr wichtig. Und zwar Barakallahu fikum, einige Gelehrten sagen, das ist Pflicht für jeden, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam befohlen hat. Andere sagen, dass es Pflicht für die Nation. Was bedeutet Pflicht für die Nation? Nicht für jeden. Sondern wenn einige das machen, dann brauchen die anderen nicht. Andere sagen Mustahab. Mustahab. Das wird empfohlen. Und das sieht man, Barakallahu fikum, das ist natürlich, der Prophet sagt, das ist das Recht eines Muslims. Aber jetzt, als jemand krank war von Sahaba, haben alle Leute ihn besucht? Natürlich nicht. Deshalb, wir können nicht sagen, Pflicht für jeden. Aber einige ja. Aber wenn keiner ihn besucht, dann begehen die Muslime eine Sünde. Und merkt ihr etwas? Das hat mit dem Thema nicht viel zu tun, aber nur euch. Bitte, das merkt ihr. Schaut mal die Kirchen heute. In jedem Krankenhaus haben sie eine Basis. Und die besuchen, was machen sie? Die besuchen die kranken Leute. Und die gehen zu ihnen. Und die machen Da'awa mit ihnen. Und die haben Andachtsräume in Krankenhäusern. Und so weiter. Warum? Warum hast du das? Deshalb nur euch überlegen, wie wichtig das ist. Deshalb ist es wichtig, dass man einen Kranken besucht. Und es gibt für Krankenbesuch, Barakallahu fikum, was in beiden Hadithen jetzt kommt. Einmal bei Bara ibn Azib, das erste, der Prophet hat uns befohlen, dass wir Kranken besuchen. Der Prophet Hadith Abu Huraira, das Recht eines Muslims gegenüber seinem Glaubensbruder ist erstmal Gruß zu erwidern und dann sagt er, ja, das Marid, dass man den Kranken besucht. Wenn man Kranken besucht, Barakallahu fikum, da sollte man die Absicht von Allah subhanahu wa ta'ala fassen. Sollte man mit dem Kranken ein bisschen reden, ihm Hoffnung geben, nicht dass man ihn sieht, sowieso du wirst sterben. Jetzt Spaß kann man machen mit ihm, also wenn er versteht, aber jetzt ernst, wenn man ernsthaft spricht, oh, was ist los mit dir, du siehst so schlecht aus und so weiter. Der hat Angst, weil er krank ist, du machst ihm mehr Angst. Man sollte nicht lange bleiben, außer jetzt, dass man sieht, diese Person hat niemals Besuch bekommen und so weiter. Deshalb ist anders, Barakallahu fikum. Man sollte auch diese Angelegenheit benutzen, damit man, oder nutzen, damit man dem Kranken Empfehlungen gibt. Man fragt nach seinem Zustand, nach seiner Praktizierung und man erhofft dabei, dass man belohnt wird von Allah. Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Das zweite ist Raddus Salam. Das heißt, dass man Gruß erwidert. Wenn jemand dir sagt, Salam alaikum, dann erwiderst du entweder mit Besserem oder mit dem Gleichen. Dann Barakallahu fikum. Tiba'ul Janais. Das bedeutet, wenn ein Muslim stirbt, dann sollte man in Janaza dabei sein. Das ist Barakallahu fikum nicht Pflicht für jeden. Sondern wenn einige das machen, dann brauchen die anderen nicht unbedingt. Tashmit al-Atis, wenn jemand sagt Alhamdulillah, niest, sagt Alhamdulillah, du sagst ihm Irhamukallah. Sagt nicht Alhamdulillah, gibt kein Irhamukallah. Und wir haben voriges Mal erklärt, einige Gelehrten sagen, jeder muss das machen, andere sagen nur einige. Und dann Barakallahu fikum, Ijabat wa da'wa, wenn jemand dich einlädt, dann gibt es verschiedene Einladungen. Er sagt, ja, ich habe eine Party, kommt zu mir. Ja. Oder jemand sagt, ich habe Walima, Heirat oder Aqiqa. Deshalb, wir müssen unterscheiden, welche Einladung hier und wie ist deine Lage und so weiter. Wenn er zu Walima, dich zu Walima einlädt, du hast gar keine Termine, du bist dann verpflichtet, dahin zu gehen. Wenn das anders ist, dann bist du nicht verpflichtet. Allahu ta'ala. Ibrar und Muqsim, wenn jemand sagt, bei Allah, ich mach das, oder du sollst das tun, dann sollst du das machen. Und Nasr und Madlum, eine Person, die zu Unrecht behandelt wird, dann, und der braucht deine Hilfe, und du kannst helfen, im Guten, dann musst du helfen. Wenn du kannst. Wenn du nicht kannst, dann bist du entschuldigt. Das geht natürlich im Kapitel 144, Barakallahu fikum, prinzipiell über dieses Thema, und zwar, dass man einen Kranken besucht, wenn der natürlich damit man Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala bekommt. وعنه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلانا مريض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني قال يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني قال يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي رواه مسلم. طبعا هذا الحديث في قوله مرضت فلم تعدني، مرضت فلم تعدني، طبعا اللي ما يفهم اللغة العربية والشرع سأقول كيف يعني الله يمرض؟ ما مستحيل أن الله يمرض، فذاك المعنى واضح ما في إشكال، لأن المرض ليس من صفة الله سبحانه وتعالى، والله منزه عن ذلك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. لكن المراد بالمرض هنا مرض عبد من عباده الصالحين وأولياء الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني من يعادي أولياء الله سبحانه وتعالى. لذلك إذا مرض عبد من عباد الله الصالحين فإن الله سبحانه وتعالى يكون عنده، ولهذا قال أما إنك لو عدته لوجدتني عنده، ولم يقل لوجدت ذلك عندي كما قال في الطعام والشراب، بل قال وجدتني عنده، وهذا يدل على قرب المريض من الله عز وجل. ولهذا قال العلماء إن المريض حري بإجابة الدعاء إذا دعا لشخص أو دعا على شخص، حتى لما يكون مريض. ولذلك هذا فيه استحباب عيادة المريض بارك الله فيكم. نفس الشيء استطعمتك استسقيتك، فسبحان الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أبو هريرة رضي الله عليه berichtete, der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم hat gesagt, Allah der Mächtige und Erhabene wird am Tag der Aufstehung den Menschen vorhalten. O Kind Adams, ich erkrankte, doch du besuchtest mich nicht. Er wird antworten, O mein Herr, wie hätte ich dich besuchen können, wo du doch der Herr der Welten bist? Allah wird erklären, hast du den nicht erfahren, dass mein Diener so und so krank war und du ihn nicht besuchtest? Hast du denn nicht gewusst, wenn du ihn besuchst, hättest du mich bei ihm gefunden? O Kind Adams, ich bat dich um etwas zu essen, doch mir gabst du nicht zu essen. Der Diener Adams antwortet, O mein Herr, wie hätte ich dir etwas zu essen geben können, wo du doch der Herr der Welten bist? Allah wird erklären, hast du etwa nicht gewusst, dass mein Diener so und so sich um etwas zu essen bat? Hast du denn nicht gewusst, wenn du ihm etwas zu essen gegeben hättest, du sicherlich dafür meine Belohnung erhalten? Nee, du hättest das bei mir gefunden. O Kind Adam, oder Sohn Adam, ich bat dich, mir Wasser zu trinken zu geben, aber du gabst mir nichts zu trinken. Er wird sagen, O mein Herr, wie hätte ich dir zu trinken geben können, wo du doch der Herr der Welten bist? Allah wird erklären, mein Diener so und so bat dich um Wasser, doch du gabst ihm nichts zu trinken. Hast du denn nicht gewusst, wenn du ihm zu trinken gegeben hättest, du denn deinen Lohn dafür bei mir gefunden hättest? Natürlich, du hättest das bei mir gefunden. So steht im Hadith. Und das steht nicht Wasser. Das steht etwas zu trinken. Auf jeden Fall, jetzt eine Person sagt, ja, Allah sagt, ich war krank und du hast mich nicht besucht. Oder ich erkrankte. Wir wissen doch, dass Allah niemals krank wird. Ja, wie können wir, und ich habe Hunger oder ich bräuchte zu speisen, ich bräuchte etwas zu trinken. Wir wissen, dass Allah nicht trinkt, nicht isst und dass Allah subhanahu wa ta'ala auch nicht erkrankt. Was bedeutet das? Das ist Barakallahu fikum. Selbstverständlich, die Bedeutung ist, dass der Diener Allah subhanahu wa ta'ala, weil er etwas trinken wollte, etwas essen wollte, weil er erkrankte und keiner hat ihn besucht, Allah subhanahu wa ta'ala spricht in seinem Namen. Das wird gesagt, als ob Allah subhanahu wa ta'ala das wäre. Genauso wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wer meinen beschützten Diener oder nach mir nachstehenden Diener schadet, dann habe ich ihm den Krieg erklärt. Und das ist die Bedeutung. Die Bedeutung ist klar, da braucht man nicht zu sagen metaphorisch und Metapher hier. Es gibt keine Metapher metaphorisch. Es gibt hier nur eine Person, die richtig versteht. Und die richtige Verständnis ist klar hier. Allah nutzt diese Aussprache. Das ist das Gleiche. Man sagt ja, mein Kind bin ich. Mein Bruder bin ich. Da sagt man manchmal, ich schicke dir jemanden, du behandelst ihn, als ob ich da wäre. Was bedeutet das? Bist du dort? Nein. Aber du meinst, diese Person, du hast so Vertrauen zu dieser Person, dass du denkst, du bist der. Und Allah subhanahu wa ta'ala liebt diese, seine Diener, die gut sind, dass Allah subhanahu wa ta'ala, wenn jemand ihnen etwas Schlechtes tut, als ob Allah subhanahu wa ta'ala sozusagen schlecht getan worden wäre. Und deshalb, barakallahu fikum, aufpassen diesem Punkt. Das hat auch damit zu tun, wie wichtig es ist. Und hier, wärest du dort gewesen, dann hättest du mich bei ihm gefunden. Oder bei Essen und Trinken, der hat nicht gesagt, bei ihm gefunden, sondern der hat gesagt, bei mir. Das wird der Lohn, bekommst du von mir. Und der Allah sagt, ich bin bei ihm. Das ist eine große Gabe und großen Lohn für diese Person. So, barakallahu fikum, wenn man einen Kranken besucht, dann bekommt man einen großen Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala. Wa Nabi Musa radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عودوا المريضة واطعموا الجائعة وفكوا العاني أي الأسير. وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرثة الجنة حتى يرجع. قيل يا رسول الله وما خرثة الجنة؟ قال جناها جناها. وعن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يعود مسلما قدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف الجنة المجتبى يعني من الجنة. وعن أنس رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال أطع أبا القاسم، فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار، الحمد لله الذي أنقذه من النار. هذه الأحاديث بارك الله فيكم، عودوا المريض مر معنا، أطعموا الجائع مر معنا، فكوا العاني الأسير، يعني الأسير المسلم إذا كان عند الكفار أو أسير المسلم فيفك، فيفك، وهذا فيه وهو فرض كفاية لا شك، وفيه خير كبير. وما حديث ثوبان أن المسلم في غرفة الجنة ما دام يزور أخاه، أي يجني من ثمار الجنة، كأنه جالس في الجنة وعم يأخذ من ثمارها. شوف الأجر العظيم في زيارة المريض. وأما بارك الله فيكم حديث علي رضوان الله عليه، 70,000 ملك يدعون لهذا العبد، 70,000 ملك حتى يمسي. يعني مثلا إنسان راح زار أخاه المريض الساعة مثلا 8 الصبح، صباح من 8 الصبح للمغرب، 70,000 ملك يدعون له، حتى لو كان زيارة 5 دقائق. وإذا فعل ذلك في المساء إلى أن يصبح نفس الشيء. ففي هذا أجر عظيم بارك الله فيكم، وكان له خريف الجنة، يعني ثمار الجنة يأخذ منه. وأما الحديث الأخير فهو حديث ذلك الغلام اليهودي. شوفوا يا أخوة، النبي صلى الله عليه وسلم يذهب يزور غلاما يهوديا، أي لا بأس أن يزار أيضا غير المسلم في مرضه، واحد. اثنين، أنه لا بأس أن يستخدم اليهودي، كان اليهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، أنهم كانوا يعلمون أن الحق، أن النبي صلى الله عليه وسلم حق، وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك لما قال له أسلم نظر إلى أبيه فقال أطع أبا القاسم فأسلم. وكذلك بارك الله فيكم، يعني سبحان الله، شوف كيف الأب يريد لابنه الخير وهو نفسه ما أسلم، قل له أسلم ولكن هو ما أسلم، سبحان الله. وكذلك في هذا أنه دليل أنه يجوز للإنسان أن يأخذ عمالا غير مسلمين، لا بأس بذلك. وفيه كذلك بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم يذهب ويزورهم، يعني فليس الأمر كما يظن البعض أنه تقطع مع الكفار تماما، ما يكون لك أي علاقة معهم ولا تتكلم معهم وكذا، قد بدت العداوة والبغضاء وكذا. هذا في فرق بين المحارب عدم غير المحارب إلى غير ذلك، في الوقت الذي تعيش فيه هو جارك مجارك إلى غير هذه الأمور. نسأل الله العافية والسلام. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أبو موسى رضوان الله عليه بريكتته دقزنت الله هات كزاكت صلى الله عليه وسلم بزوخ دين كرانكن شبايس دين und befreit den Kriegsgefangenen. Besucht den Kranken haben wir gehabt, speist den Hungrigen auch, befreit den Kriegsgefangenen. Das wird, wenn die Kuffar einen Gefangenen nehmen von den Muslimen, sollten die Muslime ihn befreien. Und das ist eine Pflicht für die Umma, die gefangenen Muslime zu befreien. Die anderen, aber das geht hier in den Kapitel überhaupt über Krankenbesuch. Deshalb, das ist der Beweis ist für uns, besuch den Kranken. Wenn man den Kranken besucht, was gibt's? Thauban berichtete, der Prophet ﷺ hat gesagt, solange ein Muslim bei Besuch seines Kranken Glaubensbruder ist, genießt er die Paradies Khurfa, bis er heimkehrt. Man fragte ihn, O Gesandter Allahs, was ist die Khurfa des Paradieses? Er antwortete, seine vollreifen Früchte. Da hört man, besucht seinen Bruder, solange man bei ihm ist, als ob man von den Früchten des Paradieses essen würde. Das ist ein Lohn, gewaltiger Lohn. Das heißt, wenn du zu Kranken gehst, das bedeutet, du gehst zum Paradies mit deinen Füßen. Und das ist, barakallahu fik, sehr wichtig. Ali radhiyallahu anhu sagte, ich hörte den Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, sagen, es gibt keinen Muslim, der seinen kranken Glaubensbruder morgens besucht, ohne dass 70.000 Engel ihn bis zum Abend segnen. Besucht er ihn abends, so segnen ihn 70.000 Engel bis zum Morgen. Und er wird voll reife Früchte im Paradies haben. Überleg dir, 70.000 Engel, die machen für dich Bittgebet. Und das andere 70.000 Engel. Schau mal, was ist das zum Beispiel heute? Du machst 5 Minuten, eine Minute Krankenbesuch, du gehst nur gute Besserung. Das ist alles. 70.000 Engel machen für dich Bittgebet. Und das ist barakallahu fik, und das sind bestimmte Taten. Die einige Muslime, die sehen das nicht so groß, aber die sind mit großen Lohn verbunden. Es kann sein, dies könnte dein Weg zum Paradies sein. Anas radhiyallahu alayhi berichtete, ein Junge jüdischen Glaubens war einige Zeit lang Diener des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Als er krank wurde, der Junge, besuchte der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn. Er setzte sich an seinen Kopf und sagte, werde Muslim. Mit fragendem Blick schaute der Junge zu seinem bei ihm anwesenden Vater hin. Und er sagte, gehorche Abul Qasim. Der Prophet Sallam heißt Abul Qasim. Und so nahm der Junge den Islam an. Als der Prophet Sallam hinausging, sagte er, ich danke Allah, der ihn vor dem Feuer bewahrt hat. Natürlich, als der Prophet Sallam vor der Tür war, ist der Junge gestorben. Überlegt euch, barakallahu fikum, was kann den Jungen helfen oder machen im Islam? Aber das ist unsere Dawa. Wir rufen alle Leute zum Islam auf und wir versuchen sozusagen ihnen den Islam klarzustellen und aufzuklären. Schaut mal hier in diesem Hadith, der Prophet sallam besucht einen jungen Mann, Jude, nicht Muslim. Deshalb Krankenbesuch ist nicht nur für Muslime. Man kann auch Nicht-Muslime besuchen. Drittens, schaut mal Charakter und Benehmen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er vergisst nicht, dass diese Person, dass dieser junge Mann für ihn gedient hat. Und deshalb hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn auch besucht. Und das heißt, solange diese Leute uns nicht bekämpfen, solange sie nicht uns töten, sollen wir, oder eigentlich ist es von unserer Religion, dass wir gut zu ihnen bleiben und werden und dass wir auch versuchen, besser zu sein. Weil der Prophet sallam das gemacht hat. Denn subhanallah, gibt es in dieser Überlieferung etwas Schönes. Der Vater ist dabei und der Junge ist krank. Der Prophet sallam sagt dem Jungen, sei Muslim. Der Junge guckt seinen Vater an. Der Vater sagt, mach, was dir Abul Qasim sagt. Der Vater weiß genau, dass der Prophet sallam die Wahrheit hat. Aber komischerweise, warum nimmt der Vater nicht den Islam an? Warum sagt er seinem Jungen? Und das ist ein Beleg, dass immer die Väter sich wünschen, dass ihre Kinder besser sind als sie. Und deshalb sagt ihm, mach, aber er nicht. Subhanallah. Dann barakallahu fikum, das ist auch ein Beweis, dass ein Muslim Nicht-Muslime als Arbeiter einstellen darf und die können bei ihm arbeiten, kein Problem. Weil hier, das ist belegt, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, durch diesen Beweis. Der Junge hat beim Propheten sallallahu alaihi sozusagen gearbeitet. Und natürlich hauptsächlich für uns ist hier, oder was am wichtigsten hier ist, Krankenbesuch. Meine, was bekommt man, wenn man einen jüdischen Jungen besucht? Das geht um den Lohn. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Dauer mit ihm gemacht. Und übrigens, Das ist ein sehr wichtiges Thema. Und erfahrungsgemäß, subhanallah, wallahi, erfahrungsgemäß, wenn jemand krank ist und du besuchst ihn, das ist eine Freude für eine Person. Ich meine, die Freude ist so groß, dass man nicht beschreiben kann. Also möge Allah subhanahu wa ta'ala von uns annehmen und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg Islam festigen. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Wir stoppen hier. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan.